klingt ein leises Lied vom Scheiden und vom Meiden durch die Welt. Es klingt ein Lied von heißem Sehnen und von Tränen durch die Welt. Abschied tut weh, Abschied ist schwer, drum bitt ich dich um eins so sehr. Lass dein Herz bei mir zurück, lass mir meinen Traum vom Glück. Und dann bin ich, wenn du fortgehst, nicht so sehr allein. Bitte nimm mein Herz mit dir, nimm die Liebe mit von mir. Und dann werd ich, wenn du fortgehst, immer bei dir sein. Und dann trennt uns keine Ferne, wo du bist, da bin auch ich. Und wir sehen dieselben Sterne, und ich weiß, du denkst an mich. Lass dein Herz bei mir zurück, lass mir meinen Traum vom Glück. Du bist meines Lebens Sonne, du bist mein Geschenk.